Ende der Fußnote. Die Suche. Diese Heldenreise ist eine Suche nach einem spezifischen Gegenstand oder nach etwas, das die Heldin zwingend braucht. Nehmen wir als Beispiel die RTL-Kuppelshows Der Bachelor, Die Bachelorette, Prince Charming oder Princess Charming. Eine alleinstehende Person sucht über etliche Folgen hinweg die große, wahre Liebe, mithilfe von Dates, Abenteuern und den üblichen emotionalen Herausforderungen in einer Gruppe romantisch interessierter Singles. Der delikate Kontext und die Ungewissheit, ob der Protagonistin der große Wurf gelingt, steigert die Spannungskurve. Wer wird am Ende die letzte Rose oder Krawatte bekommen? Die Metamorphose. Ob Renovierungs- oder Einrichtungssendungen, Doku-Reportagen über Schönheitsoperationen, Vorher-Nachher-Shows wie The Swan, The Biggest Loser oder Vorher-Nachher, Dein großer Moment, Höhepunkt der Sendung und Abschluss der Heldenreise ist jeweils die Präsentation der erneuerten Person als Belohnung für einen Gewichtsverlust oder für die ertragenen Schmerzen. Die Veränderung selbst muss dabei gar nicht tiefgreifend sein. Auch Verkleidungsshows arbeiten mit dieser Erzählung. Früher etwa die Mini-Playback-Show oder heute genau andersherum The Masked Singer auf ProSieben oder The Big Performance auf RTL. All diese Formate leben vom Versprechen einer Metamorphose von Menschen, Dingen oder Orten. In den sozialen Medien funktioniert dieser Masterplot ebenfalls ganz hervorragend. Mehr dazu in Kapitel 5. Auch Boulevardmedien lieben ihn, pervertieren ihn aber gerne dahingehend, dass sie die Veränderungen als negativ bewerten, um dann danach zu fragen und darüber aufzuklären, wie es so weit kommen konnte. Sarah und Pietro Lombardi, Kiloschock. Hilfe, sie werden immer dicker. Okay, weiß, was dahinter steckt.